Morgen beginnt das neue Jahr. Elisas neues Jahr, Joey. Mögest du mit Frau Luna schäkern und die Sterne küssen und die Erde möge in deinem Schoß liegen. Silvesterabend, o Nacht aller Nächte im Jahr. An diesem letzten Silvesterabend und all denen zuvor gab es Ewigkeit und Schönheit, unendliche Lieblichkeit und grenzenlose Zufriedenheit. Ich denke daran mit tragischer Verzweiflung, denn du hast in mir die schlummernde Tragödie erweckt. Du hast meinen Stolz, meinen anmaßenden Übermut gebrochen, dem alle Tragödien der Welt wie Federn waren, die ich mir lachend an den Hut steckte. Und wenn die Rolle, die du dabei spieltest, nur eine Illusion war, dann bin ich so einsam wie Gott. Darum musst du auch weiterhin die Mutter der Engel für mich sein. Weiterhin für mich von Zeit zu Zeit deine Göttlichkeit anlegen und im Himmelreich bei mir sitzen. Denn das, bei all unserer angeblichen Gescheitertheit, ist alles, wofür wir beide eigentlich geschaffen sind. Denke du immer daran, denn darin bin ich dir im Innersten treu geblieben. Darin sei auch du mir treu. Und ich will dir verzeihen, auch wenn du mich in allem anderen hintergehst, dir verzeihen, dich segnen, dich ehren, dich preisen und dich anbeten. Super Hank Stellam will ich meine Kirche bauen. Und nun lass uns wieder die Glocken läuten hören. Du auf deinem Thron in deinem blauen Mantel und ich wachend und betend, aber nicht auf Knien, sondern hoch aufgerichtet. Da es dich gibt, trage ich den Kopf bis an die Sterne. Oh, Joey, wenn ich Briefe schreiben könnte wie du, ich würde schreiben an Gott.